Aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, hören Sie nun mit Hans-Georg Pantschak, Renate Krössner, Peter Fricke, Jochen Busse, Rainer Basedow und vielen anderen den ersten Teil eines zweiteiligen Kriminalhörspiels von Tim Hield, das Klaus Mehrländer in Szene gesetzt hat. Das Stück spielt in einem verschlafenen englischen Dörfchen, das nur einmal im Jahr aufzuwachen scheint, zu einem mittelalterlichen Dorffest. Diesmal allerdings ist die fröhliche Feier getrübt von einem grausigen Fund. Die dörfliche Idylle scheint nachhaltig gefährdet durch Arsen und Spitzenhöschen. Wir befinden uns hier, meine Hörerinnen und Hörer, mitten im Herzen Englands, in seinem Garten, wie ich sagen möchte, auf dem Anger eines Dorfes in Warwickshire mit dem Namen Herring St. George. Ladies and Gentlemen! Dieses Dorf Herring St. George begeht heute sein traditionelles Bogenschützenfest, dessen Ursprünge bis ins mittlere Mittelalter zurückreichen. Die Zeremonie wird jeden Augenblick beginnen. Jawohl! Ladies and Gentlemen! Ich übergebe an Sir Nimrod Herring. Sir Nimrod, der Letzte aus dem alten Adelsgeschlecht der Herrings. Danke. Umgeben von den Mitgliedern des Festkomitees richtet der Lord of the Manor, der ehemalige Lord of the Manor, den traditionellen Aufruf an die jungen Bogenschützen des Dorfes. Ja, soft, der ist. Du kannst. Singwer Greymonts. Je Klote ist kommen. Die Mädchen des Dorfes in ihrer traditionellen Tracht verteilen jetzt an die Männer, allesamt in grüne Bunthosen und Jacken gewandet, die aus Eibenholz geschnitzten Langbogen. Schon ziehen sie in geschlossener Formation ab zu der großen Wiese am Ufer der Nether, wo dann um Schlag 12 Uhr mittags die Pfeile in einem Schwarm, aber ohne bestimmtes Ziel, in den nahebei gelegenen Gallows Wood abgeschossen werden. Allen Festteilnehmern, die hier bleiben, bieten die Damen der St. Ethelreder Gesellschaft Saumagen mit Pellkartoffeln und ein Glas Met im Festzelt. Inzwischen befinden wir uns, meine Hörerinnen und Hörer, am Ufer der Nether. Zwei der Maiden treten nun nach vorn, um aus den Händen von Sir Nimrod, dem Ritter und Zeremonienmeister, Halsberge und Helm in Empfang zu nehmen. Die eine von ihnen im knöchellangen Rock ist seine Tochter Naomi. Die andere, der Kontrast könnte nicht größer sein, trägt einen von schwarzen Lederbändern nur knapp zusammengehaltenen, kurzum kurzen und höchst freizügigen Rock und ist als Mrs. Samantha Contractor auszumachen. Den Kennern als führendes Model aus der Welt des Unterwäscheversands vertraut. Aber da ist es schon soweit, die jungen Damen in lockerer Haltung, die Männer genauso angespannt wie ihre Bogen. Ein Schwarm von Pfeilen zischt gen Himmel. Was für ein Augenblick. Und sofort treten die Männer zur Seite und machen den Maiden Platz, die jetzt, angeführt von den beiden ritterlich kostümierten Damen, loslaufen und wie die Kaninchen im Dunkel von Gallows Wood verschwinden. Schweinerei. Simon, es gibt eine Leiche. Das ist eine Tragödie und du spielst den Beleidigten. Also eine Tragödie vielleicht für die Leiche und die Angehörigen. Aber ich bin beleidigt. Das Wochenende ist ruiniert. Sieh dich nicht um. Hinter dir ist dieser BBC-Mensch Plumpton. Na und? Er interviewt Samantha. Hat sie die Leiche gefunden? Nein. Warum soll ich mich nicht umsehen? Parkinson. Wenn es Plumpton einfällt, auch dich zu interviewen, erfährt Parkinson womöglich aus dem Radio, dass wir hier sind. Ja und? Und. Glaubst du, dass ihm diese Kumpanei mit der halbseidenen Zementa schmeckt? Monika, das einzig halbseidene an Zementa sind, soweit ich feststellen kann, ihre Strümpfe. Könntest du kurz deinen Verstand benutzen, Simon? Okay. Ich würde Parkinson erklären, dass ich hierher gekommen bin, um Zementa im Auge zu behalten. Ha, ha, ha. Na, ist doch nicht gelogen, oder? Das Hörnchen ist für mich, ja. Ach, ihr Lieben. Ich habe ja gar nicht geahnt, dass die Leute vom BBC solche Modenarren sind. Wieso Mode? Du hast doch fast nichts an, Samantha. Ich würde das nicht essen, Simon. Unter dem Blätterteig verstecken sich Schweinekuddeln. Perry sagt, ihr sollt zu einem Umtrunk auf den Parkplatz mitkommen. Und seh dich jetzt bloß nicht um. Planten? Naomi. Zu spät. Fürchterlich. Hat sie die Leiche gefunden? Ja. Liebling, du siehst ja fürchterlich aus. Es war auch fürchterlich. Einfach grauenhaft. Jetzt setzen Sie sich erst mal zu uns, Miss Nimrod. Er war gegen eine verdammte Eiche gelehnt. Mit Pfeilen gespickt. Wie der heilige Sebastian. Mausetot. Haben Sie Daddy gesehen? Ja, das Leben kann schon grausam sein. Monika und ich hatten uns richtig gefreut auf dieses Wochenende mit dem Bogenschützenfest. Schon die Einladung zu unseren Freunden, den Contractors, denen das alte, von Sir Nimrod erworbene Herrenhaus gehört und bei denen man bekannt gut isst und trinkt. Und auf das Fest selbst natürlich. Und dann? Dann wird zum ersten Mal seit 10 Jahren wirklich etwas erlegt beim Bogenschießen. Nur nicht eines der vielen Karnickel der Gegend, sondern ausgerechnet ein gewisser Brian Wimslow. Wahrlich kein Heiliger, sondern ein Finanzbeamter. Genauer gesagt ein Steuerprüfer. Was hatte der Mann aber auch im Wald zu suchen? Na, was sagst du? Danke. Ach, noch zu früh was zu sagen. Doch nicht zur Leiche, zu meiner Aufmachung. Ja, Perry, du bist der Schönste. Oh, schon Touch Errol Flynn, ne? Der Hut mit Feder ist übrigens ein Muss für alle vom Festkomitee. Hier. Danke. Ich dachte, um da reinzukommen, muss man mindestens in der 7. Generation ansässig sein. Mitnichten, meine Teuerste. Nicht, wenn man Peregrine Contractor heißt und ihnen einen Scheck über 10.000 Eier für die Renovierung des Kirchturms unter die Weste jubelt. Schon peinlich, das Ganze. Ist ja einer von euch sozusagen. Mit Namen Wimslow. Kennst du ihn? Steuerprüfer haben nichts mit der Zollbehörde zu tun. Och, ihr steckt doch alle unter einer Decke. Nein, was mir als erstes dazu einfiel, war, dass er sich für morgen bei mir angesagt hatte. Meine Bücher prüfen. Die Chance hat er jetzt verpasst. Das ist nicht komisch, Perry. Jemand ist ums Leben gekommen. Entschuldige. Dass er absichtlich mit Pfeilen gespickt wurde, lässt sich jedenfalls nicht behaupten. Die Bogenschützen konnten ja kaum wissen, dass er im Wald herumzigeunert. Dass sie ihn nicht sehen konnten, heißt ja nicht, dass sie es nicht gewusst haben. Ach, ist das nicht alles grässlich? Ja. Danke, Liebling. Und was jetzt? Das Fest muss weitergehen. Ich bin vorhin dem Polizisten begegnet. Dem vom Dorf? Gott, nein. Einem Angereisten. Ganz süßes Kerlchen. Hab ihm von dir erzählt, Simon. Was? Er kommt nachher rüber und kippt ein Glas mit uns. Er will dich unbedingt sprechen. Er scheint dich irgendwoher zu kennen. Mich? Wie heißt er denn? Guy. Mit Vornamen, mit Nachnamen? Keine Ahnung. Ein nennen Sie mich Guy. Guy. Mal sehen, was er von mir will. Ich meine, ich habe ja nichts zu verheimlichen, nicht wahr, Schatz? Raupen lassen, das fressen die Heuschrecken. Oh je, wie Karl lag. Und was die Heuschrecken lassen, das fressen die Käfer. Und was die Käfer lassen, das frisst das Geschmeiß. Joel, Buch 1, Vers 4. Monika hat ein bisschen die Bibel studiert, weißt du. Ja, und der Vers ist auch nicht von schlechten Eltern. Wachet auf, ihr Trunkenen, weint und heulet. Ein Glas Champagner, wie Karl. Mit Freuden. Überaus heilsam an einem so prachtvollen Tag an den Tod erinnert zu werden. Nicht wahr, Mr. Hm? Oh, Simon Borgner und meine Frau Monika. Rembert Lark, how do you do? Bitte sehr. Danke. Der Tod, in welcher Form auch immer, ist und bleibt rätselvoll. Nicht wahr, Mr. Bognor? Mehr die Umstände, die zu ihm führen, fand ich immer. Der Tod selbst ist eine äußerst platte Sache. Hey, Peregrine! Na, Peregrine, alter Junge! Gläser festgehalten, Sir Nimrod. In Begleitung seiner verblühten Blume Naomi. Sieht er nicht süß aus in seinem Jagdgewand? Teufel auch. Gott sei gedankt für etwas Trinkbares nach dem fürchterlichen Bett. Daddy. Egal wie viel Eis man in das verdammte Zeug schüttet, es schmeckt immer nach Bienenwachs und Pisse. Daddy. Bitte bedienen Sie sich, Sir Nimrod. Ja. Naomi. Entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Muss der im Schussbereich herumziehen, dieser Schwachkopf? Lebensgefährlich sowas. Es hat ihn das Leben gekostet, Daddy. Glaube nicht, dass wir uns kennen. Herring. Bogner und meine Frau. Guten Tag. Hallo, Lake. Guten Tag, Sir Nimrod. Erstaunt mich nicht, Sie hier zu treffen. Aber sollten Sie genau genommen nicht eigentlich drüben im Wald sein? Und die passenden Gebete sprechen? Statt sich hier mit der Haute Volée einen hinter die Binde zu gießen? Der alte Kanonikus hat einen Verblichen keinen Augenblick aus den Augen gelassen, bis der ordentlich tiefgekühlt im Leichenhaus lag. Aber er hielt eben noch aufs Protokoll. Das gibt's doch nicht. Sind das nicht Sie, alter Knabe? Ja, doch. Es kann nur eins heißen. Parkinson. Hör mal, Teuerster. Das war Dandy Brett. Du sollst dich bitte schnellstens melden. Dann hat er offenbar auch bei Dr. McPherson angerufen. Kann ich dein Telefon im Rhodes benutzen? Selbstverständlich, wenn du es bitte als R-Gespräch machst. Der Erfolg eines Menschen wie Peregrine Contractor ist nur mit seiner fanatischen, wenn auch selektiven Knausrigkeit zu erklären. Champagner zum Überlaufen und R-Gespräche. Und so vertreibt neues Geld das alte, beziehungsweise ein geschäftiger Contractor den erlesenen Stammbaum eines Herring. Ich habe hier ein R-Gespräch eines Mr. Simon Bognor aus einem Rolls Royce in Herring St. George für einen Mr. Parkinson. Nimmt Mr. Parkinson das Gespräch an? Für Leute wie Peregrine zählt nur der Erfolg und sonst nichts. Bei mir? Naja, mich könnte man eine hochprofessionelle Fehlbesetzung nennen. Ich arbeite als Ermittler mit besonderen Aufgaben bei der obersten Zollbehörde. Eine Beschäftigung mit Kleinkram die meiste Zeit, deren Ursprünge in einem bedauerlichen Irrtum der Berufsvermittlungshilfe meiner Universität in meiner Bognor? Zunehmend fernen Jugend liegen. Hallo, Bognor. Ich schätze meinen Boss nicht sehr. Bognor. Und umgekehrt. Bognor. Ja, hier, Sir. Tut mir leid, Ihren kleinen Ausflug zu stören. Och, macht nichts. Aber dass Sie sich wieder mal in den Nesseln setzen müssen? Ich höre, es ist Ihnen gelungen, einen toten Steuereintreiber aus dem Hut zu zaubern. Sie sind bemerkenswert gut informiert. Er ist erst vor gut einer Stunde gefunden worden. Der beauftragte Mann von der Kriminalpolizei ist ein ganz schneller. Eine Kanone, genauer gesagt, wie ich festgestellt habe. Er heißt nicht zufällig Guy? Nicht für Sie, Bognor. Für Sie ist er der Earl of Rotherhithe. Ah, dann ist es Guy. Ich habe in Oxford mit ihm studiert, als er noch schlicht und einfach Lord Wapping war. Blauer Judogürtel, hat meine Schwester ein paar Mal ausgeführt. Aber eine Kanone ist er nicht. Elender Mistkerl. Guy? Oh nein, Parkinson. Wie kommt man denn von diesem verdammten Parkplatz runter? Da vorn, bei dem Schild. Also was hat denn Parkinson noch alles gesagt? Ich soll bei der Geschichte die Interessen der Zollbehörde wahrnehmen und mich mit Guy kurzschließen. Ja, und eben, dass wir bei Peregrine und Samantha nicht wohnen bleiben können, weil sie zum Kreis der Verdächtigen gehören. Hat jemand gesagt, dass sie dazugehören? Ja, Guy offenbar. Der Esel. Das sag ich doch. Und wie bekommen wir unsere Sachen? Die schafft Dandy Pratt irgendwie rüber, der Butler. Und wohin, apropos? In den Pickled Herring, das alte Pub. Harry sagt, in dem haben zwei unternehmungslustige Schwule ziemlich aufgeräumt. Süße Tapeten, süße Cocktails und süßes Essen. Süße Heringe? Wer weiß. Oh nein! Oh doch. Oh nein. Oh doch. Das Zimmer ist ein Witz. Nelkentapete. Das Bett ist in Ordnung. Mensch, die haben eine Idee. Und zwei Riesenfotos von Humphrey Bogart und Gary Cooper über der Badewanne. Wird vielleicht gar nicht so übel hier. Was machst du? Ich steig in die Wanne. Kommst du mit? Unter den Augen von Gary und Humphrey? Dann eben nicht. Halt inzwischen Ausschau nach Parkinsons reitenden Boten. Er schickt Wilmslows Papiere. Am Ende ist es doch nur ein Unglücksfall und die ganze Aufregung umsonst. Da kennst du aber die Landbewohner schlecht. Was da so alles blüht, hinter idyllischen Fassaden, von Inzest über Grausamkeit bis hin zum Hexenglauben. Du liest eben die falschen Bücher. Ich gehe jetzt runter und warte auf deinen Boten. Und pass auf, dass du nicht ertrinkst unter Humphrey und Gary. Das Zimmer war ein Witz. Nelkentapete. Parkinson hatte die Unterlage von Wilmslow schicken lassen, vorsichtshalber gleich in fünffacher Ausfertigung. Als Monika die Akten sah, floh sie gleich in die Bar und ich saß seit 2 Stunden über den gesammelten Werken des verblichenen Steuerprüfers Brian Wilmslow. Es waren Aufdeckungen, triumphal notiert von Unregelmäßigkeiten wie Restaurantrechnungen, auf denen die Umsatzsteuer vor statt nach dem Servicezuschlag berechnet wurde. Aber außer solchem Unfug gab es in der Tat auch eine eigene Akte Heron St. George. Und die enthielt einige Überraschungen. Ich war gerade halbwegs durch, als Monika zurückkehrte. In der Hand 2 knallbunte Gläser, welche mit 2 kleinen roten Papiernelken dekoriert waren. Mit den schönsten Grüßen von unserem Gastgeber Felix Anwissel. Ah. Auf Kosten des Hauses in Anbetracht des Bogenschützenfestes. Und im Übrigen sitzt unten in der Bar ein gewisser Guy. Mhm. Ich habe Felix gesagt, er soll ihm was zu trinken geben und es auf deine Rechnung setzen. Musste das sein? Es gibt doch nur wieder Krach mit Parkinson wegen der Spesen. Du weißt doch, Guy ist Perrier-Trinker. Wilmslow hat nicht getrunken. Aber er stank meilenweit nach Alkohol, als man ihn fand. Ja, und? Na, entweder hat er eben doch getrunken oder... oder das Zeug wurde ihm auf irgendeine Weise eingetrichtert. Um zu vertuschen, dass man ihm vorher ein Gläschen Arsen verabreicht hat? Ja, das werden Sie bei der Obduktion ja feststellen. Was hat er denn bisher herausgefunden? Dass er am Vorabend allein zu Abend gegessen hat, hier im Pickled Herring, und danach in die Lounge gegangen ist, um einen Kaffee zu trinken und die Nachrichten zu hören. Und dann ist er ins Bett gegangen? Das hat er nicht benutzt. Das Mädchen fand alles unberührt. Mit anderen Worten, man weiß nicht, wo er sich zwischen gestern 21.25 Uhr und heute Vormittag, als man ihn ermordet fand, aufgehalten hat. Ja, wenn er ermordet wurde, Simon. Ja, du glaubst nicht daran? Es könnte sein, ja, es könnte sein. Und in Frage kommt er für das ganze Dorf. Wie in einem Agatha Christie-Roman? Mord im Orient Express, ne? Orbit Finney mit Haarnetz, weißt du noch? Ja, ja. Herring ist ein ziemlich ungewöhnliches Dorf, um es milde auszudrücken. Ja? Nichts mehr vom heilen, ländlichen England. Spitzenhöschenfabrikanten wie Contractor und Swamis, wie dieser Tunichtgut, beziehungsweise Erleuchtete, der hier vor 5 Jahren angekommen ist und sich Herring Hall gekauft hat. Diese viktorianische Trutzburg samt riesigem Gelände. Ein Mann mit beträchtlichen internationalen Finanzbeteiligungen. Einer Flotte von Oldtimer-Bugattis und einem Pulk von Bräuten. Letztere für seine Erleuchtungen. Ja, wir haben ihn lange beobachtet. Die üblichen Gerüchte, Drogen, Alkoholexzesse. Und? Dürfte aber alles in allem ein ziemlich harmloser Knabe sein. Er zahlt seine Rechnungen pünktlich. Gibt Spenden zum Volkstrauertag. Also? Gilt aber als sexbesessen. Und hat kein Motiv, nehme ich mal an. Das Dorf scheint einige komische Typen anzuziehen. In der alten Mühle will sich ein Schriftsteller niederlassen, der sich dumm und dusselig verdient mit einem Buch über einen Papagei. Schriftsteller bringen im Allgemeinen keine Leute um, außer in ihren Büchern. Apropos Emerald Carlsbad. Die ist ja wohl auch von der Zunft. Laut Wilmslows Steuerveranlagung, ja. Ja, nur weiß kein Mensch, was sie eigentlich schreibt, oder? Mit Freuds Traumdeutung auf den Cookinseln, 2 Bände 1947 und 1950, lässt sich das erklärte Einkommen nicht gut erklären. Im Übrigen scheint sie auch selbst zu therapieren. Enormes Betätigungsfeld hier in Herring St. George. Und wie sieht's mit dem alten Sir Nimrod aus? Der kommt nicht mehr recht auf die Füße, seit die Contractors ihn aus dem Herrenhaus rausgekauft haben. Er hat den kleinen Dorfladen übernommen. Und er scheint nur noch Gummistiefel und Brausepulver zu führen. Kein Mensch geht mehr hin. Tja, aber seine Tochter... Naomi. Naomi, ja. Die macht doch einen ganz handfesten Eindruck, dass sie den Laden nicht in Schwung hält. Ja, dann gibt's da noch den Sohn des Escolaps. Was? Na, den, der als Ansager zu hören war. Damien McPherson, verspäteter Teddyboy. Über 30 ohne Job, hängt ständig hier im Herring herum. Es ist hinter den Weiberrücken her. Und apropos Herring, sind natürlich die zwei Süßen nicht zu vergessen. Ja, ja. Womit wir natürlich mitnichten am Ende wären. Sag doch gleich die Contractors. Ich verbrenn mir doch nicht den Mund. Ach komm, an zarter Beseitigung hast du doch noch nie gelitten. Es gibt nichts, was man ihnen im Zweifelsfall beweisen könnte. Nichts Kriminelles. Sondern? Na, Partys eben und so Sachen. Partys eben und so Sachen? Hm. Mein lieber Guy, die beiden findest du mindestens einmal pro Monat im Tettler abgebildet. Und wenn nicht da, dann im Harpers. Das gehört bei denen einfach dazu. Imagepflege. Natürlich geben die Partys. Ja, ich rede nicht von gewöhnlichen Partys. Ich meine mit Callgirls, Sex, Drogen, Orgien eben. Was denn? Du wirst doch nicht etwa prüde sein. Oder den Gerüchten glauben. Hm? Also, ja. Wir sind jedenfalls noch nie zu einer eingeladen worden. Wozu sind wir noch nie eingeladen worden? Ach, behalt's für dich. Verschaff mir lieber was Brauchbares zu trinken. Ja. Na, Guy, was macht die Karriere? Einen doppelten Whisky bitte für meine Frau, ja? Gott sei Dank, dass ich dich hier finde. Wieso? Sir Nimrod sitzt oben in unserem Zimmer und rate mal, was er will. Keine Ahnung. Er will beichten. Unter vier Augen. Und zwar unter deinen, Simon. Also, worauf warten wir? Sie sehen, Chevalier William Daring, mein Vorfahr, aus Caen, Namensvetter des Eroberers, ist mit ihm nach England gekommen und hat sich hier niedergelassen. Liegen alle in der Gruft. Ich bin der 23. Baronet. Und wenn ich ausgeschnauft habe, geht der Titel an meinen Cousin Keith in Canterbury über. Das ist ja gar nicht so weit. Canterbury in Neuseeland, mein Lieber. Oh. Wenn ich mal nicht mehr bin, ist hier alles zu Ende. Dabei liegt in der Geschichte der Herrings die komplette Geschichte Englands. Tja. Aber ich wollte eigentlich von etwas anderem sprechen. Ja, Sir Nimrod. Ich wollte Ihnen sagen, altes Haus, dass der Bursche, der heute Vormittag im Wald gefunden wurde, nicht gerade ein Anonymus war, wenn Sie meinen Gedanken folgen können. Äußerst delikate Angelegenheit. Nichts für die Ohren der Polizei. Sie sind doch so eine Art Schnüffler, nicht wahr? Na ja, wenn Sie so wollen. Die Sache ist nämlich die, verstehen Sie, dass dieser Bastard, dieser Wilmslow, der Sohn meines alten Butlers war. Ach ja? Und Naomi, meine Tochter. Nicht so ganz einfach, die Sache. Also Naomi, verstehen Sie, ist nicht die Tochter ihrer Mutter. Nicht die... Wie belieben? Naomi ist das Kind von Edith. Edith? Mrs. McPherson. Die Frau des hiesigen Askolab. Mal höchst ungeschminkt gesagt, Edith und ich hatten quasi eine Affäre, der Naomi entsprang. Edith wollte am Ende wieder zu ihrem Mann zurück, aber McPherson sagte, nur ohne Kind. Verstehe ich recht. Dass Sie also Naomi behalten und als das Kind Ihrer Frau ausgegeben haben? Ja, das muss für Lady Hillary nicht ganz einfach gewesen sein. Ja, verdammt schwer. Und sie hat sich keinem gegenüber je etwas anmerken lassen. Zu der Zeit hatten wir den Besitz natürlich noch. Tja. Ja. Und was hat das genau genommen mit Wilmslow zu tun? Die Ratte hat's herausgefunden. Erpressung? Ich hätte sowieso verkaufen müssen. Dafür haben schon die Sozialisten mit ihren verfluchten Steuern gesorgt. Aber ich hätte noch eine Weile durchgehalten. Ohne Wilmslow. Sie sprechen von Wilmslow, dem Butler, nicht wahr? Hat uns wie eine Zitrone ausgepresst. Und als nichts mehr zu holen war, ist er nach Spanien verduftet. Ah ja. Tja, und? Bis plötzlich sein Sohn hereinschneit. Einfach so. Ohne Brief, Anruf oder irgendwas. Vor 3 Tagen öffnet sie die Ladentür von Herring und Tochter, stellt sich vor, sagt, er sei vom Finanzamt und ob er die Bücher sehen könne. Und, konnte er? Ich habe ihn gebeten, nach dem Wochenende wiederzukommen. Die Bücher waren nicht gerade in erstklassigem Zustand. Ich bin kein geborener Ladenbetreiber, wenn Sie wissen, was ich meine. Hat er seinen Vater erwähnt? Mit keiner Silbe. Er war das Abziehbild seines Vaters. Sie hätten nicht einen Schluck von irgendetwas für mich? Nicht gerade ein Vergnügen, hier so auszupacken. Warum tun Sie es überhaupt? Dachte, Sie hören es besser von mir als von irgendwelchen anderen Leuten. Sehr vernünftig. Oberflächlich betrachtet hatten Sie natürlich ein höchst plausibles Motiv, Winslow zum Teufel zu wünschen. Sonnenklar, altes Haus. Niemand könnte glücklicher sein als ich, dass es ihn erwischt hat. Hätte ihn liebend gern selbst abserviert. Hat mir nur die passende Gelegenheit gefehlt. Das wären also zweimal Perlhuhnbrüstchen in Blätterteig und als Vorspeise hätten wir vorher Volaille au Petit Sucré. Ja, also... Zum Trinken schlage ich den Vin de Chasseur vor, Flaschenabzug für das Haus. Für Madame vielleicht ein Wasser dazu? Mit oder ohne? Ein Scotch bitte, Felix. Zwei, Mr. Entwistle. Ein Scotch. Wie Sie meinen, es findet sich bestimmt irgendwo ein passender Malt. Norman! Du hast ihn deprimiert, meine Liebe. Ein Frevel an der Cuisine, Monsieur. Whisky. Tut mir aber leid. Zu spät, um stiften zu gehen, was? Zu Kohlrouladen mit Karnickelhack? Mit Naomi und Sir Nimrod? Besser nicht. Das ist eine amüsante Vorstellung. Wie er sich über die Hintertreppe in seinem Schloss zu seiner Geliebten davonstiehlt und dann mit ihr... Ich habe Schwierigkeiten, mir Naomi als das Produkt einer leidenschaftlichen Beziehung vorzustellen. Na, nun mal langsam, Simon. Also erstens ist sie inzwischen mindestens 40, wenn es reicht. Und dann siehst du selbst auch nicht gerade aus, als wären da zwei wie von Sinnen übereinander hergefallen, Simon Bognor. Das finde ich jetzt aber nicht nett. Wirst du Guy eigentlich von Sir Nimrods seltsamem Geständnis erzählen? So. Danke, Felix. Bitte sehr. Dankeschön. Der hat sich erst mal nach Welk in sein Büro abgesetzt. Und wenn er wieder auftaucht, wird es ihn nur mäßig interessieren, schätze ich. Er hat sich die Contractors mit ihren Umtrieben in den Kopf gesetzt. Was für Umtriebe? Partys. Aber auf denen sind wir doch auch. Naja, eine andere Art von Partys. Orgien, wie er es nennt. Das war ein Wichtigtour. Als du noch studiert hast, hätte dir mal ganz gut gefallen, oder? Er war und ist ein Hohler Popanz. Sag mal, was essen wir denn hier eigentlich? Hühnerleber oder sowas? Nein, danke. Also, was ich komisch finde an der Nimrod-Geschichte ist, dass er Macpherson offenbar nie von der Erpressung erzählt hat. Dass er es Naomi nicht auf die Nase bindet, wer in Wirklichkeit ihre Mutter ist, scheint mir noch verständlich. Aber kein Wort zu Macpherson? Ein Kreuz, das es zu tragen galt. Ja, schon, aber kaufen wir ihm das ab? Oh, oh. Felix mit einer schlechten Nachricht, wie es scheint. Ja, ich bedauere sehr, meine Herrschaften, aber es scheint zu einem kleinen Missverständnis beim Küchenchef gekommen zu sein. Und es ist nur noch ein Perlhuhn übrig. Aber ich kann ein schönes Filetsteak anbieten, das Ihnen Norman im Nu auf den Grill herbeizaubert, Sir? Naja, dann muss ich mich wohl opfern. Ganz reizend von Ihnen, Sir. Darf ich? Ja, vielen Dank, Mr. Entwistle. So. Oh. Upsala. Felix. Monika, qu'est-ce que c'est? Du machst ein Gesicht wie nach dem Genuss einer in Himbeeressig sortierten und mit Kiwischeiben garnierten Dörrpflaume. Du bist ein Egoist. Was habe ich denn verbrochen? Spiel nur nicht das Unschuldslamm, Simon Bognor. Erst zwingst du mich in diesem Shishi-Schuppen auszuhalten und dann reißt du dir bei der erstbesten Gelegenheit ein saftiges Steak zwischen die Zähne. Und ich darf da an einer Wachtel in Tuntentunke herumnagen. Perlhuhn, bitte. Ist doch egal. Na gut. Wenn du unbedingt willst, nimm du das Steak und ich das Perlhuhn. Ja, das mache ich. Wenn Winslow Junior ihn ebenfalls erpressen wollte und Sir Nimrod ihn deshalb gekillt hat, dann war es ein Meisterstreich von ihm, zu dir zu laufen und dir sein Herz auszuschütten. Na schon. Aber er ist zu alt und gebrechlich, um sowas anzustellen. Er kann jemanden angeheuert haben. Möglich. Ja. Das Perlhuhn für Madame. Das Steak für Madame, Felix. Bitte das Steak. Aber, Sir... Madame wünschen das Steak. Aber wenn ich sagen darf, das Perlhuhn hat das kleine Extra-Raffinement, das Madame entzündet. Schon gut, Felix, aber ich möchte das Steak. Also ich... auch Norman! Norman! Was ist denn jetzt los? Keine Ahnung. Aber ich fürchte, er wird gleich Norman mit der Kochmütze anschleppen. Will Sie bitte vielmals verzeihen wollen, aber es ist mir gerade gekommen, als ich das Reststück angesehen habe, dass das Steak womöglich eine Spur zu lang gehangen hat. Und womöglich perdu ist. Verstehen Sie? Und ich möchte das nicht verantworten. Tja, Monika, in darf ich das vielleicht entscheiden, meine Herren? Ja, natürlich, Madame. Es ist... Also, wenn es nicht schmeckt, gebe ich es zurück. Einverstanden? Bitte. Absolut köstlich. Wie ich es liebe. Na schön. Aber ich danke vielmals für Ihre Mühe. Hallo? Felix, ich fürchte, Sie hatten recht mit dem Steak. Meiner Frau ist schrecklich übel. Könnten Sie bitte einen Arzt rufen? Ja, selbstverständlich. Ich rufe Dr. McPherson. Er wird in einer Sekunde bei Ihnen sein. Wo ist die Patientin? Im Bad. Hier durch. Danke. Lassen Sie mich bitte erst mal allein mit ihr. Ja, also ich... aber... Ich sehe, Sie haben keinen Schlafrock bei sich. Felix, sei doch ein Schatz und bring Mr. Bock noch meinen Chanton. Den Chanton, sofort. Wie war denn das möglich, dass Dr. McPherson derart schnell gekommen ist? Weil er schon da war. Reines Glück. Ich bin ein Risus irgendwas und habe gelegentlich fürchterliche Migräneanfälle. Wie vor einer halben Stunde. Er ist es gewohnt, dass ich ihn manchmal rufen muss. Gefahr von Blutungen. Oh. Ja, er ist ein Prachtkerl, McPherson. Und höchst unorthodox. Verpasst einem, wo immer es geht, was Homöopathische statt dieser fürchterlichen Pillen. Ah, Felix, danke. Ziehen Sie ihn doch an, Mr. Bocklur. Den Chanton. Ich habe ja zu Felix gesagt, in der Sekunde, in der ich am Rest des Fleisches gerochen habe, ich hätte das Steak nicht rausgehen lassen dürfen. Ach, Doktor. Wollen Sie mir bitte helfen, Ihre Frau wieder ins Bett zu schaffen, Mr. Bockner, ja? So. So. So. Das hätten wir. Schläft sie? Sozusagen. Morgen ist sie wieder kreuzfidel, Sie werden sehen. Und hat alles vergessen. Ein bisschen schwach noch auf den Beinen, das sicher. Ihre Frau ist die ideale Person für eine hypnotische Behandlung, Mr. Bocknor. Sie haben sie hypnotisiert? Und was noch? Eine leichte Spritze. Homöopathisch? Ja, ja. In so einem Fall die schnellste und sicherste Abhilfe. Und um was für eine Art Fall handelt es sich? Och, eine kleine Magenrevolte nach dem Genuss einer nicht ganz zuträglichen Speise, wie es scheint. Keine große Geschichte darum gemacht, nicht wahr? Absolut, Ihre Meinung. Wo denken Sie hin, Doktor? Und lassen Sie Ihre Frau unbedingt bis zum Morgen schlafen, Mr. Bocknor. Keinerlei Grund zur Besorgnis. Monika, was machst du denn? Ich will die Times lesen. Und du störst mich dabei mit deinem Geschnarche. Monika! Ja? Wie geht es dir, mein armer Schatz? Dem Schätzchen geht's gut, warum? Du findest eine Tasse Earl Grey auf deinem Nachttisch. Ja. Der Dr. McPherson meinte, du würdest dich wahrscheinlich noch ziemlich lausig fühlen. Ich habe mich morgens noch nie anders als lausig gefühlt. Warum und wieso, Dr. McPherson? Versprichst du mir, dass du nicht zu schreien anfängst? Ich meine, zumindest nicht, bis ich dir alles erzählt habe. Was denn erzählt? Also, nimm mal an, dass Felix und Norman mich umbringen wollten und dass sie mir zu diesem Zweck, etwas ins Essen getan haben. Simon? Ja? Bist du sicher, dass dir die Landluft gut tut? Wieso? Ich habe nur genau nachgedacht, nachdem die drei das Zimmer wieder verlassen haben. Welche drei? Felix, Norman und Dr. McPherson. Die waren hier im Zimmer? Und du in deinem fürchterlichen Pyjama? Warte, also, der erste Teil des Plans funktionierte tadellos. Nämlich, dass ich das Steak essen wollte. Weiß der Teufel, was sie da hinein praktiziert haben. Aber dann ist es gründlich schiefgegangen, als nämlich Felix mit dem Killerfilet erscheint und feststellen muss, dass wir es uns anders überlegt haben. Und du das Steak essen willst. Vorsicht, Vorsicht. Wenn du jetzt nämlich damit wieder anfängst, dann schrei ich wirklich. Woraufhin sie erst versuchen, uns mit den albernsten Gründen umzustimmen und, nachdem das nicht gefruchtet hat, Dr. McPherson rufen, welcher mit affenartiger Geschwindigkeit angeflitzt kommt, auf dass er dir irgendein homöopathisches Gegengift spritzen kann, bevor du noch Nimrod Herring sagen kannst. Nimrod Herring. Ja, weil es um den gegangen ist, verstehst du? Nein, verstehe ich nicht. Seinetwegen haben sie mich umbringen wollen. Daran wirst du dich doch wohl noch erinnern. Seine Beichte. Hier im Zimmer. Unsere zwei Gs müssen ihn hereinkommen sehen und gedacht haben, dass er gesungen hat. Was gesungen? Tja, das frage ich mich auch. Der Teil fehlt mir noch. Ich meine, wieso Naomis Herkunft sie so wild macht. Landluft. Im Ernst, mein Lieber. Bist du noch ganz bei dir? Ja, natürlich. Dr. McPherson hat gesagt, dass du dich an nichts erinnern wirst. Aber ich werde es dir beweisen. Die Spritze. Der Einstich. Du wirst mir doch nicht zu dieser Morgenstunde an meinen kleinen... Nein, Simon. Gut, dann fangen wir eben mit dem Arm an. Hier. Moment. Ah. Wo? Da. Das ist garantiert ein Wanzenstich. Ach, jetzt hör aber auf. Und du beruhige dich doch mal. Nehmen wir mal an. Ich war wirklich sterbenskrank. Bis zum Delirium. Warum sollen das denn alle drei bestreiten? Mach mal die Nachttischschublade auf. Hm? Die Nachttischschublade? Ja, da ist unter der Bibel ein Telefonbuch. Dem vertraue ich mehr als deinem Kopf. Nö, am Gedächtnis hat es bei mir noch nie gehapert, Doktor. Ja, das ist auch kein Problem. Einen Vormittag im Bett zu bleiben. Ja, dann vielen Dank. Ja, bye. Simon. Ja? Was läuft denn da? Ach, ein einfacher Fall von Fleischvergiftung. Nein? Aber wenn du gestern Abend das Steak gegessen hättest... Dann wäre McPherson eben ein bisschen später erschienen. Ein bisschen zu spät. Spekulation, klar. Aber das sagt mir mein Riecher. Ach, Simon. Oh. Ob du nicht lieber reingehen willst, Simon? Ich bin sowieso aufstehen. Ach, das ist bestimmt Parkinson. Der ruft immer zu den unpassendsten Momenten an. Hier bei Harry, hallo? Nicht doch, Bogner. Es ist zu früh am Tag für Spiel und Spaß. Außerdem bin ich sicher, dass es sich bei der Dame an ihrer Seite um ihre reizende Frau handelt. Naja. Schon gut. So, und wenn Sie mir jetzt bitte Ihre Aufmerksamkeit schenken und zuhören wollen, was ich zu sagen habe. Augenblick, Sir, die Leitung. Ich höre Sie sehr schlecht. Ich rufe gleich zurück. Die Yankees haben höchst interessantes Material über die Contractors angekündigt. Gegen eine Ihrer Firmen läuft seit geraumer Zeit ein Untersuchungsverfahren. Oh, ich rufe Sie zurück, Sir, ja? Schreibtisch hängst, Bescheuerter. Simon. Ja? Was machst du? Neben mich anziehen. Er ist und bleibt eben ein Rindvieh. Nie vor Ort gearbeitet. Die Idee, dass man vorsichtig sein muss beim Telefonieren, kommt ihm gar nicht. Du glaubst, die haben uns angezapft? Nenn es, wie du willst. Aber mein Riecher sagt mir, dass da ein fremdes Ohr mit von der Partie war. Und womöglich hat er gar nicht gleich mitgekriegt, dass du aufgelegt hast. Eben. Und dann weiß es inzwischen ganz Harry St. George, was er da alles erzählt hat. Außer mir. Am Leuchter. Und Sie haben tatsächlich eine Telefonzelle gefunden, die nicht von Hooligans zerstört ist? Wir sind auf dem Land, Sir. Hier gibt es außer Kletterrosen und Bienenstöcken nur friedliche Leute. Ach ja? Mhm. Abgesehen von denen, die Telefongespräche mithören und Morde begehen. In Zukunft rufe ich besser Sie an, statt Sie mich. Sie wollten mir etwas über eine Firma der Contractors erzählen. Darüber war ich längst hinaus, bevor wir unterbrochen worden sind. Nein, Sie hatten gerade davon angefangen, als ich auflegte. Komisch. Davon habe ich gar nichts bemerkt. Also nochmal, dieser Herring ist Präsident der Firma. Welcher Herring ist Präsident welcher Firma? Sir Nimrod natürlich, Baronet. Und die Firma nennt sich Dullboy Productions. Seine Position als deren Präsident dürfte allerdings rein nominell sein, denn sie hat auch einen Generalbevollmächtigten. Und der ist kein anderer als ihr Busenfreund Peregrine Contractor, der auch die Mehrheit der Anteile hält. Sir Nimrod kaum, ja, der ist arm wie eine Kirchenmaus. Na, darauf bauen Sie mal lieber nicht, Borgnor. Ich weiß nicht, wie viele Millionäre Sie in Ihrem Leben kennengelernt haben, aber einige von denen, die ich kenne, legen den größten Wert darauf, es zu verbergen. Ja, wollen Sie damit sagen, dass Sir Nimrod... Ich will gar nichts sagen. Nur empfiehlt es sich, mit der größtmöglichen Vorsicht zu operieren. Um nicht zu sagen, mit dem größtmöglichen Misstrauen, Bogner. Haben Sie verstanden? Ja, Sir. Schulmeister, Elender. Auf dem Rückweg schaute ich bei Herring und Tochter rein und fand Monikas und Guys Urteil, dass der Laden eine Katastrophe sei, auf den ersten Blick bestätigt. Ausgemusterte Armeegummistiefel und ein Fach mit Brausepulver. Ansonsten fand ich nur die offensichtlich an den Folgen des gestrigen Bogenschützenfestes leidende Naomi selbst. Sie war über die ehemalige Wurst- und Schinkentheke gebeugt und döste vor sich hin. Tut mir leid, aber Daddy ist ausgegangen. Ich hinterließ meine Karte und bat, Daddy möge mich nach seiner Rückkehr doch bitte im Pickled Herring anrufen. Und dann ging ich noch zu jenem etwas abseits gelegenen Haus, das The New Maltings heißt und in dem Miss Emerald Carlsbad wohnt, die Autorin des zweibändigen Opus Freuds Traumdeutung auf den Cookinseln. Wie mir mein Riecher meldete, eine etwas zweifelhafte Person, an deren Fährte sicher auch schon hinterlassenen Aufzeichnungen zufolge Freund Wilmslow geheftet hatte. The New Maltings. Oh, passen Sie doch auf. Na, bei Ihnen dürfte es sich um den Sohn des Doktors handeln, richtig? Damien McPherson. Und wenn? Bogner, Zollfahndung. 17. Jahrhundert, stimmt's? Was? Das Haus. Hm. Und, ist sie zu Hause? Wer? Miss Carlsbad. Ja. Na, ausgezeichnet. Kleine Therapiesitzung gehabt, ja? Was? Na, wenn ich richtig informiert bin, bekommt man von Miss Carlsbad Träume gedeutet und dergleichen. Entschuldigung, aber ich muss jetzt weiter. Kann ich Ihnen helfen? Nein, schon gut. Da ist Ihnen was rausgefallen. Na, sowas. Geben Sie mir das sofort her. Ja, die Dame auf dem Foto kenne ich doch. Samantha Contractor, wenn mich nicht alles täuscht. Wirklich beachtliche Figur, was? Keine einzige Falte. Sie sollen das hergeben, habe ich gesagt. Also wirklich, wer hätte das gedacht? Ruhig, ruhig, ganz, ganz, ganz ruhig. Was gibt's denn da? Guten Tag, Miss Emerald Carlsbad. Ja? Ich bin von der obersten Zollbehörde. Mit Schmuggel habe ich nichts zu tun. Ja, mein Name ist Simon Borkner und ich bin mit der Untersuchung des Todesfalles Brian Wimslow befasst. Randolph Winston, down. Danke. Kommen Sie, mein Lieber. Mister? Borkner, Simon Borkner. Aha, bitte. Oh, ein wunderschöner Garten. Danke. Ein Glas Zitronenlimonade, Mr. Bogner? Oh ja, gern. Vielen Dank. Bitte. Ich mache sie selbst. Schmeckt ausgezeichnet. Tja, was Mr. Wimslow betrifft. Wie gesagt... Ach, was für ein Theater um einen Steuerschnüffler. Ich habe bereits einen Polizeimensch mit Fragen gelöchert. Gut aussehend immerhin. Ah, der Earl of Rotherhithe, Chefinspektor. Guy hat er sich vorgestellt. Netter Guy. Leider waren seine Fragen todlangweilig. Ach, ich kannte diesen Brian Wimslow kaum. Er hat sich nur einmal hier blicken lassen und da stellt er außerordentlich törichte Fragen über Geld. Das war sein Job. Aber Sie und ich, wir werden uns nicht über Geld unterhalten. Miss Carlsbad, können Sie sich erklären, warum Mr. Wimslow umgebracht worden ist? Das nenne ich aber auch keine besonders intelligente Frage. Können Sie sich erklären, warum jemand daran interessiert war, Mr. Wimslow umzubringen? Etwas besser. Die einfache Tatsache ist doch, dass einer, der rumläuft und den Menschen impertinente Fragen über ihre finanziellen Angelegenheiten stellt, sich nicht wundern darf, wenn man ihm an den Kragen will. Wollten Sie ihm an den Kragen? Jetzt fallen Sie aber gleich mit der Tür ins Haus. Aber jedenfalls viel interessanter, als gefragt zu werden, was man gestern Abend gemacht hat und antworten zu müssen, dass man in Gesellschaft von Winston und Randolph ferngesehen hat und dann mit einem guten Buch ins Bett gegangen ist. Na, so gut war das Buch auch wieder nicht. Ich hatte geglaubt, es handelt von einem Papagei. War aber nicht der Fall. Ach, ich liebe Vögel. Ich trage mich sogar mit Plänen, ein Aviarium zu bauen. Ja. Eines Tages, wenn ich das Große losgezogen habe. Könnten Sie vorher meine Frage beantworten? Die wie gelautet hat? Ob Sie Wimslow an den Kragen wollten. Ob Sie ihn umgebracht hätten, wenn dazu Gelegenheit gewesen wäre. Das nenne ich erstens eine hypothetische und zweitens eine Suggestivfrage, die ich infolgedessen mit Ihrer gütigen Erlaubnis nicht beantworten werde. Dann darf ich Sie Folgendes fragen. Dieses schöne alte Haus samt schönem altem Mobiliar, ist das mit Ihrer Arbeit als Therapeutin zu bezahlen? Oder den Honoraren aus Freuds Traumdeutung auf... Den Cookinseln, Band 1 und 2. Ja. Die Frage, Miss Carlsbad, hat sich offenbar schon Mr. Wimslow bei einem Blick auf das von Ihnen erklärte Einkommen gestellt. Zwei Bände Psychologie sollen das bringen? Kommen Sie, lieber Freund. Ich will Ihnen was zeigen. So, hier ist die Antwort. Willkommen in meiner kleinen Wörterfabrik. Ein IBM-PC? Mhm. Der kleine Kerl hat mein Leben verändert. Bis dahin habe ich meine Texte in ein Diktaphon gesprochen. Aber eigentlich muss ich Wörter vor mir sehen. Verstehe. Nein, Sie verstehen nichts. Hier, sehen Sie. Jung, Freud, Adler. Ach, die doch nicht, lieber Freund. Hier, gucken Sie die da an, in dem Regal. Und dann sehen Sie zu, ob Sie das Rätsel lösen. Was unsere Träume erzählen von Emerald A. Troll. Geflüsterte Geständnisse von Matt Derange. Die Wahrheit im Schatten arabischer Palmen. Der erstickte Schrei. Sturmwind der Leidenschaft von Earl J. Tuxedo. Und so weiter und so weiter. Ich verstand schnell. Die Dame schrieb Schundromane unter verschiedenen Pseudonymen. Sehr einträglich und absolut nichts dagegen einzuwenden. Und keine Spur von einem Mordmotiv. Ich war drauf und dran, die allerdings bestimmt gute Frage zu stellen, warum dann um Gottes Willen Damien McPherson therapieren, als etwas anderes meine Aufmerksamkeit erregte. Mr. Buckner? Ist Ihnen nicht wohl, mein Lieber? Sie sehen ja ganz weiß aus. Ein meisterhaft angewendeter kleiner Borgner-Trick, um Emerald auf der Suche nach einem Aspirin aus dem Zimmer zu locken, während ich versuchte, der kleinen Maschine ein Geheimnis zu entreißen. Aha. Das vollständige Dateiverzeichnis. Und damit, Miss Carlsbad, werden meine Fragen immer besser. Und die bisher beste ist die, was in Ihrer kleinen Wörterfabrik eine Datei mit der Bezeichnung Dullboy Productions zu suchen hat. Wobei mir natürlich irgendjemand erstmal die Frage hätte beantworten müssen, was Dullboy Productions überhaupt produziert. Dullboy, dummer Junge. Also mein Riecher sagte mir... Randolph, Winston! Down! Das war aus Studio 13 der erste Teil des zweiteiligen Kriminalhörspiels Arsen und Spitzenhöschen nach einem Roman von Tim Hield. Funkbearbeitung Penny Lester. Aus dem Englischen von Hubert von Bechtolsheim. Die Rollen und ihre Sprecher waren Simon Bognor, Hans-Georg Pantschak. Monika, seine Frau, Renate Krössner. Guy Wapping, Peter Fricke. Sir Nimrod Herring, Paul Birks. Naomi, seine Tochter, Anke Hartwig. Felix Entwistle, Jochen Busse. Norman Bone, Peter Rühring. Ferner wirkten mit Hans-Günther Martens, Hans Treichler, Angelika Bartsch, Alexander Osterroth, Chaim Königshofen, Karl-Heinz Gabor, Horst Sachtleben und Karin Schröder. Ton und Technik Rolf Knapp und Renate Tiffert. Assistenz Iris Vogt. Regie Klaus Mehrländer. Sie hörten eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1993. Den zweiten Teil des Kriminalhörspiels Arsen und Spitzenhöschen können Sie am kommenden Montag, dem 17. Mai, zur üblichen Studio 13-Zeit ab 21.05 Uhr in SDR 1 verfolgen. Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, hören Sie nun mit Hans-Georg Pantschak, Renate Krössner, Jochen Busse, Peter Rühring, Rainer Basedow, Peter Fricke und vielen anderen den zweiten Teil eines zweiteiligen Kriminalhörspiels von Tim Hield, das Klaus Mehrländer in Szene setzte. Nachdem ein Mord die Feierlichkeiten bei einem mittelalterlichen Dorffest in Herring St. George getrübt hat, versuchen nun Zollinspektor Simon Bognor und seine Frau Monika hinter die Kulissen des idyllischen Dörfchens zu schauen. Bei ihren Nachforschungen achten sie besonders auf Arsen und Spitzenhöschen. Halt! Was wollen Sie? Du liebes Bisschen. Eine Fallschirmjägerin aus Israel? Schwester Ra, Jüngerin des Erleuchteten. Friede, Bruder. Friede, Schwester. Simon Borgner, Zollbehörde. Hier meine Karte. Und, was noch? Und? Sie Termin bei Swami haben? Nein, ich nicht haben. Swami nicht empfangen ohne Termin. Swami werden mich sehr wohl empfangen ohne Termin. Ich bin ein Vertreter der Regierung Ihrer Majestät und mit einer amtlichen Untersuchung befasst. Und da die höchste Autorität in diesem Lande immer noch Ihre Majestät sind und da Ihre Majestät außerdem das Bestehen einer Privatpolizei durchaus nicht schätzen, empfehle ich Ihnen, mich sozusagen tut sweet bei Ihrem Swami anzumelden, wenn Sie keinen Ärger haben wollen, ja? Schwester Ra ruft Schwester Ba. Achtung, Schwester Ra an Schwester Ba. Hier, Schwester Ba, was gibt's? Wir haben einen gewissen Simon Bognor am Check-in. Wiederhole. Hier ist ein gewisser Simon Bognor am Check-in. Bitte checken. Okay, wird gemacht. Ende. Ende. Ich bin kein Poirot und erst recht keine Miss Marple. Mir hat das Leben beigebracht, dass es so etwas wie einfache Lösungen einfach nicht gibt. Zum Beispiel im Fall Brian Wimslow, seines Zeichens Steuerfahnder, der beim Bogenschützenfest in Herring St. George im Wald an einer Eiche lehnend aufgefunden wurde, durchbohrt von einem halben Dutzend Pfeilen. Ein Unglücksfall oder ein Mord? Daran rätselt auch die Polizei noch. Aber dann kommt es zu einem unerwarteten Geständnis von Sir Nimrod Herring in meinem Hotelzimmer, welches sich freilich nicht auf den geschilderten Fall bezieht, sondern auf einen 41 Jahre zurückliegenden Fehltritt, aus dem seine Tochter Naomi hervorgegangen ist. Der seinerzeit gehörnte Ehemann war der ortsansässige Arzt, ein gewisser Dr. McPherson. Außerdem gab es im Hause Herring einen erpresserischen Butler, dessen Sohn kein anderer ist als unsere Leiche im Galloswood. Kompliziert? Das kommt erst noch. Und zwar in Form einer amerikanischen Firma, die als Dullboy Productions firmiert, von der man erstens schon mal nicht weiß, was sie überhaupt produziert und zweitens nicht, was sie mit Emeril Carlsbad verbindet, der Autorin einer Unmenge von Schundromanen mit weiß der Teufel wie viel Pseudonymen. Und aus deren Haus kommt mir dann noch zu allem Überfluss Damien McPherson, der Sohn besagten Arztes, entgegen. Und das mit einer Mappe von Nacktfotos. Einschließlich eine Aufnahme, die in einladender Pose Samantha Contractor zeigt. Und die Contractors, mit denen wir befreundet sind. Aber das ist wieder eine eigene Geschichte. Und auch keine einfache. Mr. Bognor? Ja? Haben Sie in den frühen 60er Jahren auf dem Apocrypha College in Oxford studiert? Ja. Woher? Wieso? Steigen Sie auf und halten Sie sich fest! Aber sagen Sie, woher? Ah! Mr. Bognor? Ja? Friede. Ja, ja, schon gut. Ich bin die Montagsbraut. Orchideenblüte. Der Swami lässt fragen, ob Sie wohl bei mir hier Platz nehmen wollen, bis er, was gleich der Fall sein dürfte, sein Real-Tennis-Match beendet hat. Sein was? Real-Tennis. Das Spiel der Erleuchteten. Andere Schläger, andere Bälle, andere Regeln. Ah. Gleich soweit, Simon. Großer Gott. Bogwan Josh? Als ich zuletzt mit ihm das Vergnügen hatte, spielte er Crockett auf dem Rasen von Oxford. 40-15! Wer ist seine Partnerin? Die Ministerin für außerterrestrische Angelegenheiten. Oh, göttlich, Swami, göttlich! Göttlich? Das war doch ein Fehler. Oder nicht? Im Büro werden wir einen kleinen Plausch halten, mein Freund. Ich vermute ja, du bist wegen deines Kollegen gekommen, dieses Wimslow. Mhm. Die Polizei war auch schon hier. Kein geringer als Guy Wapping. Spricht der Earl of Rotherhithe. Für mich Guy Wapping. Er hat mich erfreulicherweise nicht erkannt. Ich erkenne doch keiner mehr in dem Aufzug. Danke, danke. Oh, entschuldige. Freude und Friede. Freude und Friede. Freude und Friede. Ich möchte wissen, was da zu grinsen gibt, Simon. Sie holen sich mit Dank Ihren Segen von mir. Und wo ist die Juristerei geblieben? Hä? Ich erinnere mich an höchst ehrgeizige Pläne. Mann, ich habe nie wirklich einen Geschmack an der Sache gefunden. Und endgültig kam man mir abhanden, als mich Freunde mit nach Pune genommen haben. Was für eine Show. Gefiel mir schon sehr viel besser. Aber ich habe mir gesagt, das kann ich auch. Also habe ich meinen eigenen kleinen Ashram aufgezogen. Und seitdem eile ich von Erleuchtung zu Erleuchtung. Alles eine Frage des Marketings. Macht's dir was aus, die Schuhe auszuziehen, Simon? Nein, nein. Hausregeln in Herring Hall. Freude und Frieden. Freude und Frieden. Liebe als die Liebe zu unserem Meister. toll. Eine elektronische Tür. Ja, für Freude und Frieden. Ich zieh mich nur schnell um, nimm dir was zu trinken. Der Kühlschrank ist im Bücherregal. Drück auf Herzberühs Rechtsgeschichte Englands, Band 1. Und ich beschleicht nie das Gefühl, dass du vielleicht was Lohnenderes tun solltest? Als für die Zoll zu arbeiten? Nein, aber im Ernst. Ach, gar nichts im Ernst, alter Freund. Ich habe alle Hände voll zu tun und mache die Menschen auch noch glücklich. Die kommen doch alle total ausgepumpt hier an. Psychisch. Aber ansonsten wohl mit vollen Taschen, was? Es gibt jede Menge Leute, die gesegnet sind mit weltlichen Gütern, aber keine Freude dran haben und sich doch noch nicht ganz davon trennen können. Nur diese Güter vertrauen sie Zynikern wie mir an. Jo. Und ich lasse das Zeug arbeiten und sich vermehren. Manches werde ich nie verstehen. Ist deinem Kollegen Wilmslow übrigens genauso gegangen. Du weißt, dass der hier aufgekreuzt ist. Ja, das ist dabei mehr oder weniger allen Steuerpflichtigen mit besseren Einkommen in Herring. Er war ein höchst unerfreulicher Zeitgenosse, dein Wilmslow. Aber da gibt's noch andere. Wir waren nach kaum in Herring Hall eingezogen, als der hiesige Arzt erschien. McPherson. Wir verfügen hier über unser eigenes Medizinerpersonal. Haben ihn trotzdem voll nicht empfangen, bis herauskam, dass er nichts anderes im Sinn hatte, als uns mit harten Drogen zu beliefern. Oh. Es schien mir, als wären wir nicht seine einzigen Kunden gewesen. Aber ich habe mich weiter gefragt, ich habe ihm Beine gemacht. Kaum war er weg, erschien dieser Peregrine Contractor, der das Männerhaus gekauft hat. Fieser Typ. Ist dir ja bekannt, dass der einen Damenunterwäsche macht? Mhm. Mode Sutu, anerkanntes Versandunternehmen mit seiner Frau Samantha als Topmodel. Darf ich noch? Aber ja, alter Freund. Und was wollte Contractor von dir? Er schien anzunehmen, dass ich hier ein Bordell betreibe. Ob Leute das Wochenende hier verbringen könnten. Er habe Kunden, die ein bisschen Pflege bräuchten. Du auch? Ja, bitte. Als ich ihm sagte Fehlanzeige, da wurde er ganz gereizt und knallte sein Scheckbuch auf den Tisch. Ganz schön naiv. Denn den Knaben, den könnte ich noch vor dem Frühstück locker zweimal aufkaufen. Ein Witz. Na, du musst ihn doch ganz gut kennen. Hast du sogar gewohnt bei ihm, oder? Ja, bis sie Wilmslow gefunden haben. Es sind mehr Bekannte als Freunde. Und wer ist noch ein unerfreulicher Zeitgenosse außer dem Arzt und Contractor? Wilmslow eben. Ein ganz kleiner Stinker. Saß da, wo du jetzt sitzt und blies sich auf. Okay, Swami. Und wie denken Sie über ein kleines Geschäft? Schmiergeld. Ja, so ähnlich. Er wollte die Augen zudrücken bei der Steuerprüfung für die Hälfte der eingesparten Summe. Und er ließ keinen Zweifel, dass er das so mit allen Steuerkunden in Herring praktiziert. Einschließlich den Contractors mit ihrem Unterwäscheversand und diesen geschmacksverirrten Schwulen da von Pickled Herring. Felix und Norman. Du hast das Pech, bei denen zu wohnen, wenn ich recht informiert bin. Im Nelkenzimmer. Diese zwei Knaben haben es tatsächlich fertiggebracht, ein ehemals reizendes Pub zu ruinieren. Irgendwelche Beweise für das, was du mir erzählt hast, gibt es natürlich nicht. Tonkassetten. Vor Gericht als Beweismittel nicht zugelassen, ist mir bekannt. Ich schicke dir trotzdem eine Kopie in deine Nelkenheim. Ja? Oh, so spät schon. Gibst du mir meinen Beutel rüber? Ja. Zeit für einen kleinen Gesang, ein paar Segenssprüche und ein Bissen zwischen die Zähne. Darf ich dich zum Lunch einladen? Besser nicht. Muss mich mal wieder im Basislager sehen lassen bei Monika und Guy. Klar, verstehe. War schön, dich wiederzusehen. Grüß Monika übrigens von mir. Und ich drücke dir die Daumen, dass ihr euren Mörder findet. Dann glaubst du also, dass er ermordet worden ist? Na klar, alter Freund, was denn sonst? Hey, Samantha! Hi, Fremder! Wie wär's? Ist dir heiß? Ich bin's! Na dann rein mit dir. Wo steckst du denn die ganze Zeit? Gemein von euch so sang- und klanglos zu verduften. Es ging nicht anders. Und was treibt Monika? Die liegt. Sie hat eine miserable Nacht hinter sich. Laut Dr. McPherson Lebensmittelvergiftung. So viel zu Normans Haute Cuisine. Aha. Kommst du auf ein Glas mit zu mir? Ja, ich wollte spätestens zum Lunch zurück sein. Oh ja, ja. Ich habe übrigens heute Morgen ein umwerfendes Foto von dir gesehen. Ah, ja. Fiel mir buchstäblich vor die Füße. Aus einer Mappe, mit der Damien McPherson aus Emerald Karlsbads Haus kam. Komisch, davon hat er mir gar nichts erzählt, als ich ihn vor einer halben Stunde traf. Nur, dass ihr euch begegnet seid. Er ist gut, oder? In welcher Hinsicht gut? er fotografiert noch nicht lang. Perry und ich haben ihn sozusagen gesponsert. Er war scharf drauf, sich an Aktbildern zu versuchen. Und da habe ich ihm gesessen. Na ja. Wenn schon Modelle, fängt einer doch besser gleich ganz oben an. Na ja. Übrigens, Sammy, kannst du mir etwas über eine Firma namens Dullboy Productions sagen? Großer Gott, Sammy! Entschuldige, was hast du gefragt? Ob du mir etwas über Dullboy Productions sagen kannst. Dullboy Productions? Müsste ich lügen. Aber Perry besitzt ja einige Firmen. Ich kann ihn gern fragen. Na los, geh rein. Ich habe keine Badehose dabei. Sei kein Frosch. Perry kommt nicht so schnell zurück. Na okay. Gar keine so schlechte Idee an so einem Tag. Eben. Ich hole uns was zu trinken. Aha. Ich war sicher, dass sie in ein paar Minuten mit zwei Gläsern Champagner zurückkehren würde. In irgendwas Wallendes aus Seide gehüllt. Manche Frauen finden mich immer noch attraktiv. Wirklich. Ich habe auch einen gewissen Charme. Naja, ohne Kleider bin ich vielleicht nicht der aller. Na? Du hast ja nichts an, Samantha. Na und? Du vielleicht? Lass mich los, Sammy. Nur wenn du mich vorher küsst. Und zwar heiß. Aber Sammy, am helllichten Tag, was soll denn Perry sagen? Oder Monica? Nicht kitzeln! Nicht, Sammy! Nicht! Oh, Sammy, was soll denn das? Das ist wirklich... Oh. Jawohl. Kein Adonis, aber sehr rührig. Dandy Pratt, was machen Sie da? Augenblick, Sir. Nur noch eins. Danke, Sir. Glänzend. Das war Nummer 24. Dandy Pratt! Samantha! Was soll denn das? Feiner Butler, der seiner Herren nachspioniert und ihre Gäste fotografiert. Wenn ich's kurz machen darf, Sir. Tatsache ist, Sir, dass wir nicht sehr glücklich darüber sind, wie Sie sich in die Untersuchung des Todes von Wilmslow einmischen. Ja. Handtuch, Sir? Ja. Hier, bitte. Was uns vor allem missfällt, ist Ihr Interesse an Dullboy Productions. Und falls Sie sich bemüßigt fühlen sollten, an diesem Punkt weiter zu bohren, können wir für die Folgen unmöglich aufkommen, Sir. Wollen Sie mir drohen? Nicht doch, Sir. Nur für uns hier in Herring St. George besteht gar kein Zweifel, Sir, dass der unglückliche Mr. Wilmslow Opfer eines überaus bedauerlichen Unfalls geworden ist. Ruhe in Frieden. Ihre Socken, Sir? Es hilft also niemandem, weiter zu bohren. Scheißkerl. Soll er doch die Fotos an Monica schicken? Und an Parkinson auch, bitte. Wer sich nicht erpressen lässt, ist auch nicht erpressbar. Ganz einfach. Ich wollte schwimmen, nichts dabei und Samantha hat mich vergewaltigt. Das werde ich sagen. Das Dumme daran ist nur, dass Samantha es getan hat, weil sie mich mag. Wo warst du denn so lang, Simon? Wir haben uns ganz schön gewundert. Verschaffst du mir was zu trinken, Guy? Was willst du, ein Bier? Oh ja, vielen Dank. Und mir bring bitte noch einen Weißwein, Guy. Gut, gut. Bist du okay? Du siehst fürchterlich aus. Ein ganzes Stück zu Fuß gelaufen. McPherson hat gesagt, du sollst keinen Alkohol trinken. McPherson kann mich. Nach meinen neuesten Informationen ist er ein Drogenpusher. Hast du Guy schon von vergangener Nacht erzählt? Sozusagen. Wie sozusagen? Was soll das heißen? Na, dass die Besitzer des Pickled Herring versucht haben, dich mit einem vergifteten Steak abzumurksen und statt deiner mich erwischt haben und dass sie zu meiner Rettung den zufällig anwesenden Dr. McPherson rufen, der mich dann auch tatsächlich mit seinem homöopathischen Hokuspokus durchbringt. Hm? Aber wie soll man das gut verkaufen? Und, wie fühlst du dich? Tadellos. Und woher hast du das von McPherson und den Drogen? Per Erleuchtung sozusagen. Vom Swami, der dich übrigens grüßen lässt. Wieso? Kenne ich ihn? Bhagwan Yosht. Du großer Gott, der hat mich mal auf einen Ball in Oxford mitgenommen. Was hat er denn sonst noch gewusst? Eine ganze Menge. Dass Perry Contractor einen kleinen Sextourismus mit ihm aufziehen wollte. Und noch interessanter, dass unser guter Winslow ihm ein krummes Geschäft vorgeschlagen hat. Mit der Steuer? Zahlen frisieren und Gewinn halbieren. Hast du das gehört, Guy? Was? Nein. Ah, danke. Bitte. Also, Winslow hat dem Swami offenbar krumme Geschäfte mit der Steuer vorgeschlagen. Das hat er mir nicht gesagt. Weil du immer ganz versessen auf Alibis bist. Und ich mehr nach den Motiven forsche. Viel ergiebiger. Aber was war sein Alibi, apropos? Im Bett mit Orchideenblüte. Hübsches Kind. Erzähl ihm von deiner Entdeckung, Guy. Naja, also ziemlich der Einzige im Dorf, der ein hieb- und stichfestes Alibi hat, ist der Padre. Reverend Branwell Lark. Nämlich? Er hat in der Nacht zuvor, es ist einwandfrei gesichert, bei Lady Amanda Mandible in Grove verbracht. Das ist hier ganz in der Nähe. Bei wem? Einer Edelsnutte, eine von den drei Spitzenmadams in England. Der Pater? Hm? Vielleicht ein Puff, der sich einen Hauskaplan hält. Also, aber was hat das mit Winslow zu tun? Winslow hat sich auch mit Lady Amandas Steuererklärung befasst, bevor er hierher kam. Ah. Sagt dir der Name Dullboy Productions was? Nicht, dass ich wüsste. Sitzen in Miami. Parkinson hat erfahren, dass eine Untersuchung gegen die läuft. Aber vor allem, Chefmanager ist Peregrine Contractor. Und Präsident ist Sir Nimrod Herring. Ach nein. Ist das ein Witz? Parkinson macht doch keine Witze. Das kann ich bestätigen. Der verarmte Sir Nimrod? Mhm. Naja, vom Verkauf von Gummistiefeln und Brausepulver an das ländliche Proletariat allein kann einer ja auch nicht gut leben. Vielleicht hilft uns das weiter. Und das ist was? Die Kopie einer Computerdatei in Sachen Dullboy Productions. Wo hast du die gemacht? Bei Emerald Carlsbad. Und ich weiß jetzt auch, woher ihre immensen Einnahmen stammen. Ha? Und zwar? Sie unterhält eine regelrechte Krimi-Fabrik. Schreibt unter einem Dutzend Pseudonymen. Ja, was ist dabei? Nichts. Aber ich frage dich, was hat die Datei Dullboy Productions in ihrem Computer verloren? Können wir die Diskette in deinem Büro ausdrucken lassen? Ja, warum nicht? Aber vorher möchte ich mich mit Peregrine Contractor unterhalten. Der ist nicht zu Hause. Und wenn schon, möchte ich mich viel lieber mit Sir Nimrod unterhalten. Und da der laut Naomi auch abgehauen ist, könnten wir doch jetzt friedlich zum Mittag essen. Hier? Die haben eine ganze Menge kleiner Sachen. Hm? Bauernomelette à la Provence, à la Campagna, à la Andalusia und so weiter und so weiter. Schön. Ein zweites Bier zum tatsächlich gar nicht so üblen Bauernomelett à la Felix und Norman half mir, meine Schuldgefühle wegen der Poolgeschichte mit Samantha erst einmal zu verdrängen. Nach dem Essen versuchten wir Sir Nimrod aufzutreiben. Aber in seinem Krämerladen trafen wir nur auf seine Tochter Naomi, die zwischen den Gummistiefeln herumtrödelte und besorgt schien, weil ihr Vater immer noch nicht zurückgekehrt war. Mein Riecher sagte mir, dass der alte Knabe tiefer in der Tinte steckte, als uns bewusst war. Auf der Weiterfahrt in sein Polizeibüro in Welk brachte ich Guy dazu, dass er nach Sir Nimrods ältlichem grünen Morris Minor fahnden ließ. Na, setzt euch doch. Schickes Büro hat aber Simon. Na, mir wär's zu schick. Es brandneu alles. Dr. Vernon? Ja. Hier Rotherhithe. Oh, hallo Rotherhithe. Wegen Wilmslow, ja? Ja. Sie haben den Befund? Ja, Todesursache ist Alkoholvergiftung. Nicht ersehen? Nein. Wieso? Ah, es ist nur eine Vermutung eines Kollegen, der ein Kinofan ist. Ah, ja. Und die Pfeile auch nicht? Die hätten schon ausgereicht, das ist richtig. Die waren's aber nicht. Ah. Vernon, wir wissen, dass der Mann keinen Alkohol mochte. Wieso hat er Whisky getrunken? Hat er nicht. Jedenfalls nicht freiwillig. Dem haben sie die Nase zugehalten und das Zeug zwangsweise eingeflößt. Dann haben sie ihn in den Gallowswood geschafft und dort mit Pfeilen gespickt. Also damit es aussah, als wäre es durch die Schützen passiert. Können wir das beweisen? Beweisen? Also wenn der das Zeug freiwillig runtergegurgelt hat, fresse ich ja den Besen. Ah. Ein dringendes Gespräch für Sie auf dem anderen. Ja, Sir. Ist das der Computerausdruck? Ja, Sir. Danke, Mary. Verzeihung, Dr. Vernon. Schicken Sie mir den Bericht bitte rüber und vielen Dank. Was hat Dr. Vernon denn gesagt? Sekunde. Ja? Hier, Sergeant Mitchum, Verkehrspolizei. Ah. Der grüne Morris ist gefunden worden, Sir. Mit älterem Insassen. Laut Führerschein Nimrod Herring Baronet. Tot. Kohlenmonoxidvergiftung. Schlauch am Auspuff. Die Meldung kam von einer Spaziergängerin. Ja, es ist ein Abschiedsbrief oder sowas gefunden. Nein. Sir Nimrod ist tot. Bisher nicht. Alles unverändert lassen. Ich schicke einen von meinen Leuten, Mitchum. Jetzt der alte Nimrod. Ist ja fürchterlich. Ja, das hier aber auch. Sozusagen. Sieh dir das mal an, Simon. Wenn das von ihr stammt, dann ist die Karlsbad aber ein ganz schönes Ferkel. Dalpoy Productions, Datei 1. Fifis Abenteuer mit dem Zahnarzt in Kopenhagen oder wie Mademoiselle den oralen Sex entdeckt. Mit Fotos aus Dänemark. Lass mal sehen. Das ist nichts für dich. Sei nicht witzig. Ich bin deine Ehefrau, Simon Bognor, somit unerschütterlich. Fifi musste zum Zahnarzt. Sie brauchte dringend eine Füllung. Sie nahm Platz in dem tiefen Behandlungsstuhl. Ihr Zahnarzt... Sag mal, wie soll denn das überhaupt funktionieren? Monika, bitte. Jetzt den Mund schön weit aufgemacht, sagte er. Du liebes Bisschen. Wie soll ich denn meinem Zahnarzt je wieder ins Gesicht sehen? Das Dorf Herring St. George ist englisch bis zur Lächerlichkeit. Das Wetter ausgenommen. Ein Tag schöner als der andere. Ich bin ein Stadtmensch. Und ich habe die meiste Zeit meines Lebens in London verbracht. Monika auch. In der Stadt fühlt man sich viel sicherer. Mein Gott, Bognor, womit habe ich Sie nur verdient? Parkinson wieder einmal. Mein Chef. Er hat sein Leben im Standarddrehstuhl der obersten Zollbehörde unter einem Porträt Ihrer Majestät der Königin verbracht. Und davon ist er gezeichnet. Was treiben Sie denn so, Bognor? Und wo treiben Sie es? Im Polizeikommissariat von Welk. Hat man Sie endlich verhaftet? Ich kooperiere mit dem Chefinspektor. Na, Gott sei dafür gedankt. Geben Sie mir den Earl of Rotherhithe. Der ist nicht da, Sir. Hat sich an den Tatort begeben. Ganz recht, Sir. Wie kommt es nur, dass in Fällen, mit denen Sie zu tun haben, immer neue Leichen anfallen? Hat diese wenigstens einen Abschiedsbrief hinterlassen? Sieht nicht so aus, Sir. An sich üblich bei Selbstmorden. Na, kommt vielleicht noch mit der Post. Das ist zu bezweifeln. Sir Nimrod hatte es offenbar eilig, als er wegfuhr. Aber es zeichnet sich ein Muster ab, Sir. Wimslows Tod sollte nach Unfall aussehen, Sir Nimrods nach Selbstmord. Oder wollen wir noch ein bisschen schlauer sein, Bognor, und annehmen, dass Sir Nimrod erst Wimslow und dann aus Schuldgefühl sich selbst abserviert hat? Kaum, Sir. Er hätte das mit Wimslow nicht aus eigener Kraft geschafft. Ich habe ja schon immer für Peregrine Contractor plädiert. Nur konnte der nicht unser Telefonat belauscht haben, in dem das Stichwort Dalboy Productions fiel. Aber genau das scheint Sir Nimrod zu seiner überstürzten Abfahrt veranlasst zu haben. Ah! Was ah? Ja, Felix und Norman. Ich meine, warum haben die zwei mich zu vergiften versucht? Und warum haben sie das Gespräch abgehört und andere offenbar davon informiert? Ihr berühmter Riecher mal wieder, nehme ich an. Und was ergibt sich aus dieser jeder Logik entbehrenden Kombination? Eine Verschwörung. Ein Netz. Na, was denn sonst? Mit Ihrem Busenfreund Contractor als Spinne in der Mitte. Ich muss ihm ja ausnahmsweise recht geben. Perry steht nicht gut da. Ob Samantha von all dem weiß? Samantha? Glaube ich nicht. Mir fiel die Schweinerei mit dem Pull wieder ein. Sie oder dieser miese Knochen Dandy Pratt hatte die Sache inszeniert. Selbst der heilige Hieronymus hätte nicht widerstanden. Aber war das der geeignete Augenblick für ein Geständnis? Warum sollte ich Monika in Unruhe versetzen? Typisch Guy. Einfach abhauen und uns ohne Wagen sitzen lassen. Dieser Bus hier. Und gib mir endlich die Computerfahne. Bei mir ist sie besser aufgehoben. Emerald Karlsbad. Scheinbar total unbedarft. Und wenn man nur ein bisschen genauer hinsieht wie Madonna. Aber der Mensch lebt nicht vom Sex allein. Er braucht Zutaten. Siehe Felix und Norman. Felix und Norman? Na ja, Lieferanten. Wie Lieferanten? Keine Orgie ohne Hoflieferanten. War schon bei den Römern so. Aber das ist doch kein Verbrechen. Wenn uns einfällt, eine Bordellkette mit heißen Würstchen zu beliefern, kann uns keiner was anhaben. Es kommt auf die Würstchen an. Wo sind die denn alle? Felix! Norman! Kein Mensch weit und breit. Simon? Ich sehe mich mal ein bisschen um. Wollen wir nicht lieber Naomi kurz besuchen? Herumspionieren kann dich teuer zu stehen kommen. Simon! Wo mögen die nur ihren Vorratsraum haben? Da geht's in den Garten. Das ist der Weinkeller. Ah, der Kühlraum. Na, wer sagt's denn? Eier und Schmalz, Zucker und Salz. Und eine nackte Frau. Neugier, Mr. Bockner ist schon manchem teuer zu stehen gekommen. Felix, ich habe nach Eis gesucht. Und Miss Fifi gefunden. Wollen Sie so nett sein und ihr die Nippel wieder ansetzen? Hm? Ja, ja. Glasierte Kirschen, ja? Hm. Vanille mit einem Schuss Cointreau, köstlich. Schneewittchen, wie Gott sie schuf. Vielleicht eine Art Modell für eine Serie anstößiger Kochbücher? Mr. Bogner, Sie werden langsam zu einem ähnlichen Problem wie Ihr verstorbener, unbetrauerter Kollege Wilmslow, dessen Schwäche Habgier war. Unersättlich war er, ja. Ach, Norman, mit einem Beil. Ganz recht, einem Hackebeil. Wir hatten schon überlegt, Sie einzubeziehen, aber Sie sind ja ein integrer Mensch. Dem man folglich nicht trauen kann. Je nachdem. Ach, Sie schlottern ja jetzt schon. Wollen wir zur Sache kommen? Jawohl. Ihr Geschnüffel ist unwillkommen, Mr. Bogner. Und Sie befinden sich in einem Vorratsraum, der sich auf Tiefkühlbedingungen umschalten lässt. Bis zu arktischen Temperaturen. Ja. Samt einem Gebläse, falls nötig. Ja, dann geht es vielleicht doch zu schnell, Felix. Eine runde Stunde sollte Mr. Bogner schon noch haben, bei vollem Bewusstsein. Dann dürfte der Tod sehr schnell eintreten. Das müssten wir mit Dr. McPherson checken. Also wäre 6 Uhr eine angenehme Zeit? Das ist Mord. Ja, nur äußerst schwer zu beweisen. Wie bei Sir Nimrod und, versteht sich, Wilmslow. Sir Nimrod ist umgebracht worden? Er hatte leider schwache Nerven. Sie könnten mich nicht noch kurz über diese Dullboy Productions aufklären? Wozu noch? Wir wissen ja selbst kaum etwas. Halten ein paar lächerliche Anteile. Wir liefern nur zu. Ja. Obszöne Konditorware für Orgien, ne? Soweit sie nicht mit Steuerbetrug beschäftigt sind. Reichlich harmlos alles, die Süßigkeiten. Aber was Brian Wilmslow betrifft, so waren seine Steuerrezepte allerdings spitze. Wozu all der Aufwand, wenn Sie doch mit dem Pickled Herring schon ein gutgehendes Unternehmen haben? Och, man möchte dazugehören, verstehen Sie? Und kein Dullboy sein. Ja, kein Sauertopf, verstehen Sie? Und praktisch alle im Dorf sind auch mit von der Partie. Vom Swami abgesehen, diesem schrecklichen Menschen. Nein, nein, es ist eine echte Kooperative. Mit einem großen Drahtzieher. Den wüssten Sie gern, das glaube ich Ihnen. Perry Contractor, schätze ich. Gute Nacht, Mr. Bogner. Und machen Sie sich keine Sorgen wegen der Zimmerrechnung. Die werden wir Mrs. Bogner erlassen. Mit dem Ausdruck aufrichtigen Beileids. Und, Mr. Bogner, bitte Hände weg von Fifi. Und wenn Sie ein Mann wären, ich würde Ihnen einen Anwalt auf den Hals schicken. Sie Hampelmann. Er hört Sie doch gar nicht mehr, Mrs. Bogner. Unappetitlicher Kerl. Haben Sie seine schmutzigen Fingernägel gesehen? Aber was hat ein Kleriker, noch dazu ein derart heruntergekommener, bei jemand wie Lady Amanda Mandible verloren? Können Sie mir das sagen? Naomi, es tut meinem Mann und mir sehr leid um Ihren Vater. Ich habe es noch gar nicht richtig begriffen. Ich weiß nur, dass er sie nicht umgebracht hat. Er war nicht der Mensch, der sowas tut. Er hat einen Zettel hinterlassen, wissen Sie? Einen Zettel? Leider total rätselhaft. Er war ein großer Kreuzworträtsellöser. Ach ja. Wenn ihm was passiert, soll ich Ihrem Mann sagen, Schuld ist ein schlechtes 1,5-Pence-Stück. Wie? Das steht auf dem Zettel? Ja, ein schlechtes 1,5-Pence-Stück. Was soll denn das sein? Und warum so geheimnisvoll? Ich sollte es wohl nicht verstehen. Er wollte mich damit schützen, denke ich. Joscht, was für ein Glück. Du kannst mir sicher 10 Pence für einen Telefonautomaten geben. Kann ich, aber Guy Wapping kannst du dir sparen. Der wird in seinem Büro in Work aufgehalten. Hat deine Göttlichkeit dir die Gabe der Hellsicht verliehen? Nein, aber den Cityfunk mit der Polizeiwille. Also, wo ist Simon? Ich suche ihn selbst. Ja, man sollte ihn finden. Es geht hier ja fürchterlich zu. Sir Nimrod ermordet, du hast gehört. Ermordet? Nein. Doch, sie haben einen Bluterguss über dem rechten Ohr entdeckt. Polizeifunk. Jedenfalls, da ist ein mordender Irrer unterwegs. Und ihr solltet auf der Stelle eure Sachen packen und in mein Refugium ziehen, bis der Kerl geschnappt ist. Bhagwan, Simon ist schnüffeln gegangen. Wo? Doch nicht im Pickled Herring. Doch, weil er Felix und Norm nicht über den Weg traut. Dann ist aber jetzt Schluss hier mit dem Daumendrehen. Los, Jungs, komm mit. Ja, na los, los. Was fällt Ihnen ein? Sie haben kein Recht, hier einzutreten. Bist du in die Küche gegangen, glaube ich. Komm, Jungs. Ich rufe die Polizei. Es ist empörend. Norman. Mal gesagt, du sollst so sein. Das ist das klar. Niemals. Nur über meine Leiche. Da ist versperrte Tier und Chef nicht wollen aufmachen. Dann müssen wir sie aufbrechen. Dort drinnen lagert die kostbarste Mousse. Wenn die Tür zum Kühlraum vor 6 Uhr geöffnet wird, ist die Mousse perdu, sag es Ihnen, Felix. Die Mousse. Hol die Brechstange aus dem Bugatti, los. Dann wäre die Mousse erst recht perdu. Greifen Sie doch. Mousse perdu. Salavi, gib ihm schon die Schlüsselnamen. Nebel zum Nachtisch? Heiliger Strohsack. Simon und eine nackte Frau. Hände weg von Fifi. In die Küche mit Ihnen, Jungs. Er wird es überstehen. Aber Fifi... Oh, er ist an ihr festgefroren. Wir müssen ihn auftauen, aber nicht zu schnell. Soll ich meinen Föhn holen? Damit bringst du ihn um. Ich glaube, er taut. Er taut wirklich. Heiß? Was? Ich glaube, er verlangt nach Wasser, Monika. Ja, ich hol schon. Felix und Norman. Was hast du eigentlich in Ihrem Kühlschrank zu suchen gehabt? Zu untersuchen, wenn schon. Na Gott nochmal, ich bin ein amtlich bestellter Fahnder. Nur dürften die beiden kleine Fische sein. Ach, ich hätte es fast vergessen. Sir Nimrod hat Naomi einen Fingerzeig hinterlassen. Falls ihm irgendwas passiert, sei ein schlechtes 1,5-Pence-Stück schuld. Was ist denn das für ein schlechter Witz? Er muss wohl angenommen haben, dass das ein amtlich bestellter Fahnder schon herausfindet. Im Ashram des Swami bin ich und erhole mich von dem zweiten an meiner Person verübten Mordversuch. Sie legen ja ein ungewohntes Tempo vor. Und was verschafft mir das Vergnügen Ihres Anrufs? Dullboy Productions. Ist die Leitung denn sicher? Hinreichend. Tja, die Yankees sind nicht faul gewesen. Den Namen hat sich die Firma von einem alten Sprichwort geborgt, das der verstorbene Präsident Kennedy gelegentlich zitierte. All work and no play makes Jack. Dullboy. Nur Arbeit und kein Vergnügen, ja. Vergnügen soll er ja gehabt haben mit Frauen, wenn ihm die viele Arbeit Kopfschmerzen machte. Obwohl Monika, ehrlich gesagt, Sir, immer gefunden hat, dass man bei Kopfschmerzen... Keine privaten Enthüllungen, wenn ich bitten darf, Bogner. Angefangen hat die Firma mit billigem Sextourismus nach Manila und Bangkok. Massagesalons. Massagesalons, ganz recht. Aber im Zeichen der AIDS-Angst haben sie beschlossen, das Steuer radikal herumzuwerfen. Immer noch Sexreisen, aber zu neuen Zielen. Beste Adressen in England. Gehobener Verkehr mit gehobenen Ladies. Hatte ich schon befürchtet, dass Sie nur allzu schnell verstehen. Die Sache ist außerordentlich unangenehm, Bogner. Führende Kreise des Landes sind verwickelt. Die aufgefundene Broschüre spricht von Kunden in Eton, in der Brigade of Guards und Mitgliedern der königlichen Familie. Und seinen Sitz hat dieses exklusive Unternehmen? In Herring St. George, ganz recht. Offiziell in Miami, aber das ist nur eine Deckadresse. Die Leitung befindet sich hier und offizieller Präsident ist... war Sir Nimrod Herring. Als Strohmann natürlich. Aber um der Sache den richtigen Touch zu geben. Und das sind die Amerikaner, die Ihnen einflüstern, dass der eigentliche Boss Peregrine Contractor ist? Sein Name als leitender Manager steht ja sogar im Impressum. Ja, und wenn er genauso ein Strohmann wäre wie Sir Nimrod? Mal wieder der Nebelwerfer, Bogner. Nein, Sir, es scheint nur... Es scheint nur ein bisschen zu gut zu passen. Sehr unlustige Geschichte, Bogner. Tja. Also, was soll ich tun? Langsam auftauen, Bogner. Halten Sie sich zurück. Der Earl of Rotherhithe ist bereits über alles informiert. Aber Sir... Übrigens gab es vor Ihrem Freund Contractor noch einen anderen Manager an der Spitze der Firma. Fragen Sie den Earl. Und was hat Guy zu sagen gehabt? Vor Perry gab es noch einen anderen Boss. Einen gewissen Manuel Enrici. Ziemlich große Nummer offenbar. Plötzlich war er verschwunden. Bis dann etwas später in den Sümpfen von Florida eine Leiche gefunden wurde. Beziehungsweise das, was die Alligatoren von ihr übrig gelassen haben. Nicht den Kopf, aber die rechte Pobacke. Ausgerechnet die rechte. Mit Spuren einer Tätowierung. Eine nackte Frau. Charmant. Was der Sache die Würze gibt, ist der Umstand, dass besagter Enrici an eben dieser Stelle gleichfalls mit einer nackten Frau tätowiert gewesen sein soll. Also war er die Leiche? Möglich. Aber deine Theorie ist, dass Enrici sich eine alte Leiche verschafft und dieser die Tätowierung appliziert hat und in Wirklichkeit immer noch den Dalboy-Laden in Schwung hält. Mit Perry als Strohmann. Doch möglich, oder? Ich habe wegen der Contractors ein schlechtes Gewissen. Warum? Er ist doch schon zweierlei. Arsen und Spitzenhöschen. Es war doch kein Arsen. Nicht wörtlich, Monika. Ich meine doch nur, Ihnen zu unterstellen, dass Sie in Mordkomplotte verwickelt sind. Ich glaube, ich rufe Sie an, bevor Guy mit Handschellen bei Ihnen erscheint. Dein Riecher? Mein Riecher. Meiner sagt mir auch was. Etwas Numismatisches. Etwas Numismatisches? Ob das Warm hier ein brauchbares Münzlexikon hat? Samantha? Simon, Gott sei Dank, dass du anrufst. Ich muss dich dringend sprechen. Was ist mit dem Film, Samantha? Den Schnappschüssen am Pool? Der ist bei mir, den kannst du haben. Viel wichtiger ist, dass wir uns unterhalten. Wie wär's mit der Kirche? Wieso Kirche? Weil uns da niemand sieht, Mensch. In 5 Minuten, okay? Er ist wahnsinnig. Er hält sich für unbesiegbar. Schlimm genug, dass sie diesen ekligen Wilmslow umgebracht haben. Aber Sir Nimrod, der war so ein Schatz. Mit dir haben sie es ja auch versucht. Und das war nicht das letzte Mal. Ich habe ihm gesagt, es nützt alles nichts mehr. Das Spiel ist aus. Aber er will nicht hören. Er glaubt, nichts kann ihm was anhaben. Nichts. Er ist der fieseste Mensch, der mir je untergekommen ist. Perry? Nein, du Esel. Dandy Pratt. Dandy Pratt? Das war ja auch nicht meine Idee mit den Fotos am Swimmingpool. Ist er zufällig an seinem Hintern mit einer nackten Frau tätowiert? Na, woher soll ich das wissen? Das fehlt mir noch, sein Hinterteil begutachten zu müssen. Und Dandy Pratt hat... Richtiger Enrici. Ob du mal besser von vorne anfängst, Samantha? Also... Perry hat ja mal versucht, mit unserer Versandunterwäsche in den amerikanischen Markt einzudringen. Es sah auch zunächst ganz gut aus. Aber dann hat er sich mit krummen Typen eingelassen und steckte plötzlich in der Klemme. Zu viele ausstehende Rechnungen und solcher Kram. Und da ist dieser Enrici mit einem Vorschlag aufgetaucht. Das FBI war hinter ihm her und er musste von der Bildfläche verschwinden. Bei uns als Butler arbeiten war die perfekte Tarnung für ihn. Und Perry übernahm nominell die Firma. Dafür wurden seine Schulden bezahlt und er war aus dem Schneider. Und zu tun war nicht mehr, als gut betuchte Amerikaner für eine Woche oder zwei rüberzuholen und dafür zu sorgen, dass sie möglichst viel Spaß hatten. Bei und mit Lady Amanda Mandible. Sex, Drogen und Pornos in Wort, Bild und Ton. Und dazwischen wurde fleißig an den Büchern gefummelt. Das hat Wilmslow in Gang gebracht. Er wurde eben nur gieriger und gieriger. Wer hat ihn auf dem Gewissen? Dandy Pratt und der Doc. McPherson. Die beiden Jungs von Pickled Herring haben ihnen geholfen, die Leiche in den Wald zu schaffen, aber mehr nicht. Psst. Ich fahre jetzt besser wieder nach Hause. Sonst wundern die sich zu sehr. Aber ohne Dandy Pratt wäre das alles nicht passiert. Merk dir das. Simon. Da ist doch jemand. Ganz recht. Hände hoch, wenn ich bitten darf, Mr. Buckner. Sie auch, Mrs. Contractor. Durchsuch ihn kurz, Felix. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er mit einem Schießeisen herumläuft. Noch einmal kommen Sie nicht davon, Dandy Pratt. Oh, ich habe schon ganz andere Sachen überstanden. Die Frage ist lediglich, wie serviere ich Sie beide ab? Ich habe es ja mit den mehrdeutigen Lösungen. Ist britischer. Gib den Bullen was zu beißen. Wie wäre es denn mit einem Sturz vom Kirchturm? Ich rate ab, sich was Dummes auszudenken, Mr. Bogner. In den Staaten hat Mr. Dandy Pratt enorme Erfahrung im Ausmustern von aufmüpfigen Leuten gesammelt. Es bringt Ihnen nichts, mich umzubringen, Dandy Pratt. Das Spiel ist aus. Sir Nimrod hat eine Nachricht hinterlassen. Die Polizei weiß, wer Sie sind. Tja, nur macht mir das Töten an sich Vergnügen. Mr. Bogner, und in Ihrem Fall ein besonderes. Sie waren eine ganz schöne Nervensäge. Die Polizei kommt. Wir müssen abhauen. Ja, doch nicht gleich so dramatisch, Doc. Ein Polyp, der einen betrunkenen Bauern verfolgt. Ich verschwinde jedenfalls. Sie tun nichts dergleichen. Ich habe keine Lust, mich in Flagrante erwischen zu lassen. Dr. McPherson? Hat noch jemand Lust abzuhauen? Ich weiß nicht, mein Lieber, nicht gerade das Ideale, wenn man uns hier mit einer Leiche findet, oder? Zu spät, Felix. Zu spät gibt es nicht. Alter, die Hände hoch! Runter! Ich hab Angst! Nicht. Das ist der Swami-Semester und Schwester Ra's Harley Davidson! Zuständigkeiten. Schmutzige Texte, Miss Emerald Carlsbad. Anmachende Fotos, Damien McPherson. Gehobene Gastgeberin, Lady Amanda Amandable. Und Cuisine obscene, Felix und Norman. Zur Verfügung gestellt von Reverend Lark. Stimulierende Unterwäsche und Sexartikel, Perry Contractor. Gefälschte Bücher, Mr. Brian Wimslow selig. Oberschurke, Dr. McPherson. Und Chefschurke, Dandy Pratt. Butler. Na bravo, was willst du mir? Selbst Parkinson war zähneknirschend beeindruckt. Die Yankees, so scheint es, hatten die Hoffnung schon aufgegeben, die Dalboy Productions wirklich dran zu kriegen. Tja, der einzige Schönheitsfehler, dass Dandy Pratt uns durch die Lappen gegangen ist. Ob der weit kommt? In Luft auflösen kann er sich nicht. Guy ist skeptisch, ob er zu fassen sein wird. Enrici alias Dandy Pratt ist offenbar ein Meister im Maskieren. Ich fürchte, der setzt sich nach Uruguay ab und ein Jahr später betreibt er ein Heim für pensionierte Nazis. Eines Tages ziehen sie ihn schon aus dem Verkehr, wie schlechtes Geld. Aber was für ein beneidenswerter Kerl du bist, Simon. Jemand wie Monika zur Seite zu haben, als sie reingestürmt kam und einem Münzlexikon rief. Tja, ein Bruchteil zu spät. Na, nicht zu spät, um dich aus den Klauen des Löwen zu befreien, alter Freund. Denn die Brett steht da. Eine schlechte, wertlose Münze von 3,5 Pence unter der Regierung Heinrichs des Siebten. Mhm. Ja, mein Schatz, das weiß ich, weil ich seinerzeit ein Seminar für Numismatik belegt habe. Es ist schön, dass es dich gibt, Monika. Übernimm dich nicht, Simon. Und jetzt zu einem anderen Spiel, ja? Hier, dein Schläger. Real Tennis? Ich habe das noch nie gespielt. Geh's langsam an, sonst platzt du aus Bagwans schönen weißen Hosen. Danke für den heißen Tipp. Setzt du dich zur Orchideenblüte und meinen anderen Bräuten in die Loge, Monika? Mit Vergnügen, Bagwan. Und ich fühle mich natürlich geehrt. Viel Spaß, Boys. Also, alter Freund, Real Tennis, das wahre Tennis, das alte Tennis. Der Ball gleich groß wie ein Tennisball, aber unter dem Filzüberzug hart wie ein Cricketball. Ja. Der Schläger ist asymmetrisch und hat eine ganz andere Bespannung als ein übliches Tennisracket. Jetzt pass lieber auf, statt meine Bräute mit den Augen zu verschlingen. Sieh jetzt nicht hin, aber die Braut links von Orchideenblüte ist keine Braut. Es ist kein anderer als unser Freund Dandy Pratt. Dandy Pratt? In langem weißem Gewand und mit erstklassigem Make-up. Was du nicht sagst, Simon. Nicht hinsehen. Hat er ein Schießeisen? Ja. Was machen wir jetzt? Du sagst links neben Orchideenblüte? Ja. Okay. Den Ball bitte, Bogner. Ich habe Aufschlag. Ah! Ein Aspagmann! Volltreffer! Hau ihn! Hau ihn, ihr Mund! Ja, Meister! Genau zwischen die Augen. Absolut göttlich. Na, sag ich doch, alter Freund. Aus Studio 13 hörten Sie den zweiten Teil des zweiteiligen Kriminalhörspiels Arsen und Spitzenhöschen nach einem Roman von Tim Hield. Funkbearbeitung Penny Lester, aus dem Englischen von Hubert von Bechtolsheim. Mit Hans-Georg Pantschak als Simon Bognor, Renate Krössner als Monika Bognor, Peter Fricke als Guy Wapping Paul Birks als Sir Nimrod Herring, Jochen Busse als Felix Entwistle, Peter Rühring als Norman Bone und Rainer Basedow als Swami. Ferner wirkten mit Angelika Bartsch, Anke Hartwig, Alexander Osterroth, Chaim Königshofen, Hans-Günther Martens, Horst Sachtleben, Tatjana Klasing, Karin Pfammatter, Heinrich Gieskes, Sigrid Rautenberg, Michael Holz und Toni Slama. Ton und Technik Rolf Knapp und Renate Tiffert. Assistenz Iris Vogt. Regie Klaus Mehrländer. Sie hörten eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1993.